Zum 24. Jahrestag der Wahl des Genossen Kim Jong-il zum Vorsitzenden des Verteidigungskomitees der DVRK fanden am 9. April auf verschiedenen Tanzplätzen in der Hauptstadt die Tanzveranstaltungen der Jugendlichen und Studenten statt. Auch in den Bezirkshauptstädten, Städten und Kreisen der Republik gab es an diesem Tag festliche Tanzveranstaltungen.